Bahnhöfe – Lust und Vergeblichkeit des Reisens von Michael von Pusa. Die Frage, was ein Bahnhof ist, scheint überflüssig. Aber ich sehe hier ein lebensphilosophisches Problem. Ich verbringe viel Zeit auf Bahnhöfen, weil ich zu früh bin oder der Zug zu spät ist. Und es ist immer, zumindest auf großen Bahnhöfen, zu den kleinen komme ich nachher, eine unerfreulich verbrachte Zeit. Eigentlich spricht nichts dagegen, sich auf einem Bahnhof wohlzufühlen. Und viele zieht es zu ihm hin, weil sie dort der Einsamkeit entgehen, die einen fast überall einholt, und sich gleichzeitig das Gefühl verschaffen, leicht einen anderen und besseren Punkt der Erde erreichen zu können. Für sie ist der Bahnhof Ablenkungsort und Sprungbrett. Sie wissen, was ein Bahnhof ist. Für mich stellt er eine ungelöste Situation dar. Vordergründig deshalb, weil ich mich zum Zwecke einer Ortsveränderung auf dem Bahnhof befinde, aber es im Augenblick nicht weitergeht. Ich besuche ihn nicht um seiner selbst willen, also befällt mich in ihm die Ungeduld des Reisenden. Ungeduldiges Warten ist verschwendete Zeit und genügt, einen ärgerlich zu machen. Nun gibt es Mittel, sich die Zeit zu vertreiben, die Ungeduld zu bekämpfen. Ich stelle mir oft auf dem Bahnhof die Aufgabe, die leere Zeit zu füllen, sie nicht nur als Lücke aufzufassen. Denn mein Glaube ist ja, dass das Leben immer das ganze Leben ist. Und das heißt, wer auf dem Bahnhof 10 Minuten überbrückt, steht ebenso sehr mitten im Leben wie jemand, der gerade heiratet oder sonst etwas Bedeutsames tut. Durch solche Zeitvertreibübungen ist es mir klar geworden, dass die Zwiespältigkeit, die ich auf dem Bahnhof empfinde, nicht so sehr in mir liegt, als Sache des Bahnhofsgebäudes ist. Was ist ein Bahnhof? Einerseits ein Teil der Stadt, zu der er gehört, die Halle des Willkommens und des Abschieds, und andererseits das Niemandsland der Gleise, die mit der Stadt nichts mehr zu tun haben, sondern bloß auf ferne Ziele verweisen. Je nachdem kann ein Bahnhof mehr Repräsentationsraum der Stadt oder mehr verkehrstechnisches Niemandsland sein. Die frühere Betonung der Stadtzugehörigkeit des Bahnhofs wird in unserer Zeit aufgegeben zugunsten des Gedankens der schnellen Durchfahrt. Dadurch ändert sich die Bahnhofsarchitektur fundamental. Der Kopfbahnhof ist obsolet. Stromlinienförmige Durchgangsbahnhöfe entstehen am Rande der Städte, zu deren innerem Territorium sie gar nicht mehr gehören. Der Reisende soll nicht das Gefühl haben, irgendwo zu sein, sondern fiebrig sein Weiterkommen betreiben. Anschlüsse sind alles. Der Bahnhof verschmilzt im Idealfall mit dem Flughafen. Wer auf einem Bahnhof, der zu gar keinem Ort gehört, wieder erwarten strandet, der fühlt sich wie im Leben gescheitert. Altmodische Bahnhöfe werden, wo es geht, in diesem Sinne umgestaltet. Ein typisches Beispiel ist der Mainzer Hauptbahnhof, auf dem ich fast täglich bin. Er ist mit großem Aufwand modernisiert worden. Ich will nicht behaupten, dass er vorher schöner war. Wesentliche Teile der Empfangshalle stehen ja noch. Er hat sich funktionell verändert. Das Hauptgebäude mit der Schalterhalle, den Läden und Restaurants wurde radikal getrennt vom eigentlichen Bahnhof mit den Gleisen. Der innere Teil ist nicht mehr Aufenthaltsraum für Menschen, sondern nur noch enges Gehäuse für Zugbewegungen. Züge laufen nicht ein, sondern rollen mit kurzem Halt durch. Die Bahnsteige sind einheitlicher und, wenn man so sagen darf, fortlaufender geworden. Spaziere ich auf einem herum, bin ich nicht in Mainz, sondern eben im Niemandsland. Würde dieses Prinzip überall rücksichtslos durchgeführt, wäre den Bahnhöfen die Idee des Verweilens gänzlich ausgetrieben. Sie wären nur noch Durchfahrten zu anderen Durchfahrten als Demonstration einer Lebensmetapher. Immer weiter. Nirgendwohin. Auf dem Bahnhof überfällt mich oft das Gefühl, dass der Ortswechsel sinnlos ist. Ich sitze auf einem Bahnsteig und bin wie gelähmt, weil ich nicht weiß, warum ich die eine Stadt mit der anderen tauschen soll. Besonders wenn ich mir vorstelle, wie ähnlich der eine Bahnhof dem anderen ist. Die gleiche Schalterhalle, der gleiche Brötchenbäcker, die Bahnhofsbuchhandlung mit dem gleichen kunterbunten Angebot, das wohlbekannte Gewimmel, der Duft der Schnellmahlzeiten, der Müll. Trostlos. Ich kann dann mit Gottfried Benn sagen, ach, vergeblich das Fahren. Spät erst erfahren sie sich, bleiben und Stille bewahren, das sich umgrenzende Ich. Wenn ich zurückdenke an die Zeiten, wo ich noch mit vollem Gusto gereist bin, dann wird mir klar, was für eine Rolle dabei die Bahnhöfe spielten. Der Bahnhof verschaffte mir die erste Impression von dem Ort, den zu erobern ich ausgezogen war. An den Bahnhof erinnere ich mich oft besser als an viele Teile der dazugehörigen Stadt. Als Schüler bin ich zum ersten Mal allein nach London gefahren. Ich kam abends in Victoria Station an und wusste eigentlich nicht weiter. Die Nacht verbrachte ich mit seltsamem Volk zusammen im Wartesaal. Frühmorgens erwachte das Leben in den weitläufigen Hallen des Bahnhofs, im Gleichklang mit dem Leben draußen vor dem Bahnhof in der Riesenstadt. Besen tanzten, Morgentees dampften, schwarze, tuckernde Taxis vollführten ihre Frühfahrten. Ich war so fasziniert von dem Bahnhof, dass ich an meinem ersten Tag in der fremden Stadt gar nicht wegkam von ihm. Ich durchstreifte die Straßen in seiner Umgebung, schnupperte und beobachtete und quartierte mich in der ersten Nacht in einem billigen Hotelchen ein, das ein Streifen von einem Haus war. Da saß ich, oben im vierten Stock in einem Vogelschlag, gleichzeitig erschrocken und entzückt über das, was ich für ein großes Abenteuer hielt. Victoria Station taucht bis heute in meinen Träumen auf, als Innenbild englischer Lebensart und der Desorientiertheit des Reisenden. Im Traum irre ich durch Victoria Station und um den Bahnhof herum, weiß nicht, wo ich hin soll, höre von fernher Klappern der ein- und ausfahrenden Züge, verliere mein Gepäck, verliere halbwegs das Gedächtnis und bin verzweifelt, weil ich den für mich richtigen Zug nie erreichen werde. Ein anderer Bahnhof, der mir großen Eindruck gemacht hat, ist der von Venedig, weil er nämlich schon ein Stück Venedig ist. Früher wurden die Bahnhöfe so nah an die Innenstadt gebaut wie nur möglich, damit der Reisende, der aus ihm heraustritt, schon mitten in ihr sei. In Venedig empfängt den Reisenden auf dem Bahnhof die Bläue der Lagunen. Die offene Vorhalle ist in ein venezianisches Licht getaucht. Ein paar Schritte und da ist die ganz andere Welt, die vielleicht gar nicht so viel hält, wie der Bahnhof verspricht. Der Bahnhof steht im geheimen Einverständnis mit seiner Umgebung. Er ist, soweit ein Bahnhof das sein kann, Vorwegnahme von Palazzi und Portiken. Und auch in der Rückerinnerung legt er sich als erste Impression wie ein Titelbild vor die anderen Bilder. Man könnte aus dem Bahnhof heraustreten, sich umsehen und dann, um sich Enttäuschungen zu ersparen, woanders hin weiterfahren. Als Reisender habe ich es immer so gehalten, dass ich eine Zeit lang einer Gegend treu war. Das heißt, mehrmals hinfuhr, um sie dann zugunsten einer anderen ganz zu vernachlässigen, was jedoch nicht ein späteres Zurückkommen auf sie ausschloss. Als ich mit England fertig war, wandte ich mich auf immer ziemlich gleichen Routen nach Italien, um dann wieder eine Wendung nach Norden zu nehmen, nach Schottland, wo ich 3 Winter zugebracht habe. Wer weiß etwas von Edinburgh, der es nicht von der Unterwelt her, aus dem Bahnhof Waverley betreten hat? Der Ankömmling windet sich aus dem schwärzlichen Steingehäuse herauf, hat über sich einen düsteren Himmel mit wüstem Wolkengetriebe. Das Scott Monument ragt auf, als wäre es ein kunstvoller Schlot. Und wenn ein kurzer Sonnenstrahl über das Panorama huscht, fängt der Reisende an, etwas zu ahnen von der Herrlichkeit von Princess Street mit ihren Gärten, von der Feinheit der steinernen Häuserwelt, dem schottischen Klassizismus. Italienische Säulen blinken aus ihrer Dunstverhangenheit hervor. Die Häuser der Altstadt paradieren darüber wie dunkle Felsformationen. Die Burg ganz oben ist das Gegenstück zum Bahnhof ganz unten. Er ist wesensverwandt, obwohl ein Zweckbau des Maschinenzeitalters. Ist so ein gemachter Bahnhof etwas Verlogenes? Ich erlasse mir das Urteil und bin einfach dankbar dafür, dass sich Architekten, auch bedeutende Architekten, so viel Mühe mit einem bloßen Zweckbau gegeben haben. Sie wollten, dass der Reisende sich nicht nur als unbedeutendes Transportgut fühlt. Die Stadt, die einen solchen Bahnhof hat, kann mit ihm renommieren. Und der Reisende bekommt einen Empfang, der ihn erhöht. Große Bahnhöfe sind gefährdet, wenn sie sich dem schnellen Durchreiseverkehr widersetzen. Kleine Bahnhöfe sind überhaupt gefährdet. Einst waren gerade die kleinen Bahnhöfe die Siegeszeichen des Bahnwesens, der Allgegenwart des neuen Verkehrsmittels. Die Erschließung des Hinterlandes durch Schienen wird heute wieder rückgängig gemacht. Der kleine Bahnhof auf dem Land, dem er einst die Verbindung zur großen Welt der Stadt eröffnete, wird nun von dem ihn umgebenden Land wieder vereinnahmt. Vor der Stilllegung einer Strecke kommt eine Zeit, wo die Bahnhöfe an dieser Strecke verweisen. Es gibt unzählige winzige Bahnhöfe, architektonische Miniaturarbeiten mit kleinen Aufenthaltsräumen und Veranden. Auf meinen Wanderreisen, wo ich durch relativ dünn besiedeltes Land gestrichen bin, war immer Ausgangs- und Zielpunkt ein kleiner Bahnhof. Da habe ich oft lange gesessen und auf einen Zug gewartet, von dem ich nicht ganz sicher sein konnte, ob er überhaupt kommen würde. Denn dem kleinen Bahnhof fehlt ja jetzt in der Regel der Stationsvorsteher. Niemand gibt Auskunft. Niemand betreut und bewacht ihn. Entsprechend verkommen ist er. Es hängt zwar ein verblichener Fahrplan an der Wand und es steht ein Fahrkartenautomat da, aber im Übrigen ist er dem Vandalismus der wenigen Kunden überlassen, die sich auf ihm langweilen und ihn in ihrer Langeweile mit Schmierereien überdecken und ihn zum Müllplatz machen. Andererseits fasst die Tierwelt wieder Zutrauen zu ihm. Spinnen spannen ihre Netze aus, Mäuse entdecken ihn als Rückzugsort und gelegentlich macht ein Marder in ihm Station. Mich dauert das Schicksal der kleinen Bahnhöfe, denn ich habe sie gern. Was wird aus einem, wenn gar keine Züge mehr dort fahren? Hat er Glück, wird er angekauft und zum Kulturzentrum gemacht. Das schaffen aber die wenigsten. Er hat noch die Chance, zum Wohnhaus umstilisiert zu werden. Vielleicht wird er einfach abgerissen. Oder die Natur holt ihn gänzlich wieder ein. Er verfällt langsam wie ein nicht mehr benutztes Gartenhaus. Es gibt noch ein paar Strecken mit kleinen Bahnhöfen in Deutschland, die intakt sind. Was sich bald ändern mag, denn die Welt der Nebenlinien ist vom Untergang bedroht und wird irgendwann zu einer verklärten Vergangenheit, wie es die Zeit vor der Einführung der Eisenbahn schon ist. Ich interessiere mich immer weniger für ferne Reiseziele, ich meine in Europa, denn andere Kontinente lassen mich ganz kalt. In meinem Reiseverhalten zeigt sich eine Tendenz zum Binnenland, besonders zu den abgelegenen Landstrichen, die gerade noch mit der Bahn erreichbar sind. Eine Lieblingsstrecke von mir war und ist noch die von Aschaffenburg am Main entlang nach Wertheim, dann an der Tauber nach Weikersheim, dann durchs Vorbachtal nach Crailsheim und von da an der Jagst entlang Richtung Aalen. Besonders den Abschnitt zwischen Wertheim und Schrotzberg bin ich x-mal hin und her gefahren. Das Züglein wandert gewissermaßen an den Flüsschen entlang von Bahnhof zu Bahnhof. Eine Auslese zauberhafter kleiner Bahnhöfe zieht vorbei und so gut wie alle noch besetzt. Der Stationsvorsteher bedient die Schranken und verkauft die Fahrkarten. Wenn ein Zug einläuft, tritt er auf den Perron heraus und empfängt persönlich die Reisenden. Er schaut dem Zug nach, ob der sich ordnungsgemäß entfernt. Der Stationsvorsteher hält den Bahnhof in Ordnung, stellt, wenn ihm danach ist, große Töpfe mit Geranien und Oleander auf und versorgt einen Garten neben dem Bahnhofsgebäude. Er kennt seine Reisenden und sie kennen ihn. Man grüßt ihn auch im Vorbeifahren. Die Bevölkerung nimmt am Leben der Stationsvorsteher und des Zugpersonals teil. Ein Bewohner Wertheims und Liebhaber der Bahn hat die Gewohnheit, wenn vor Weihnachten der letzte Zug von Schwaben her eintrifft, sich auf dem Bahnhof bevor der für eine Zeit geschlossen wird, mit Geschenken für die Bahnbeamten einzufinden und mit ihnen ein kleines Jahresabschlussfest zu feiern. Ich will und kann mir nicht vorstellen, dass ein so organisches Bahnleben ein Ende findet und auch diese Bahnhöfe verweisen. Ich kenne sie alle, von innen und außen. Mit den Stationsvorstehern habe ich interessante Gespräche über Eisenbahntechnik und die Subtilitäten des Fahrpreiswesens geführt. Da die Bahnhöfe in der Landschaft liegen, kann man unter ihrem Vordach auf einer Holzbank sitzen und in irgendeine grüne Wildnis schauen und unter Vogelgezwitscher träumen. Die einigermaßen pünktliche Ankunft des erwarteten Zuges ist garantiert. Der Bahnhof ist ein Punkt des Nicht-Mehr und des Noch-Nicht. Wer sich auf ihm aufhält, ist nicht mehr ganz an dem Ort, den er gleich verlassen wird, und noch nicht an dem anderen Ort, zu dem er seine Gedanken schon vorausschickt. Der Bahnhof selbst ist nicht ganz Teil des Ortes, zu dem er gehört, und nicht ganz Strecke, die der Ortsveränderung dient. Ich habe ein besonderes Interesse an dem Übergangszustand, wo der Bahnhof fast schon aufgehört hat, mit dem Zugverkehr in Zusammenhang zu stehen, aber eben nicht ganz. Er ist noch nicht vollständig in seine Umgebung einverleibt, sondern hat als Halteplatz weniger Züge einen Rest von Exterritorialität. Ich warte oft als einziger Fahrgast auf einem solch verlassenen Bahnhöfchen. Ich fühle mich dadurch als Bahnbenutzer erhoben. Das Züglein, wenn es dann kommt, hält nur für mich. Ich steige ein. Am Abteilfenster sitzend grüße ich etwas herrenmäßig und zugleich wehmütig den zurückbleibenden Bahnhof. So schön es ist, dass ein kleiner Bahnhof von der Natur wieder eingeholt wird, so kann es den Reisenden aber doch in große Not bringen, wenn er auf dem Bahnhof steht und nicht weiß, ob der noch angefahren wird oder nicht. Das habe ich vor Jahren einmal erlebt und bin dabei in einen schrecklichen Zustand geraten. Ich wollte eine Wanderung durch Tschechien machen, das damals noch kommunistisch war und Tschechoslowakei hieß. Ich hatte mir den Südwestzipfel Tschechiens ausgesucht, die Gegend, wo der Dichter Adalbert Stifter zu Hause war. Ich wollte mir sein Heimatdorf anschauen und den Ort, wo seine Verlobte wohnte, und mich ansonsten tagsüber in den dicken Wäldern verlieren, um abends in einem kleinen Gasthof unterzukommen. Des deutschen Geschwätzes überdrüssig hatte ich Lust, in einem Land unterwegs zu sein, dessen Sprache ich nicht verstand. Bei Furth im Wald überquerte ich die Grenze und wanderte so drauf los. Ich wollte alles zu Fuß machen. An Eisenbahn dachte ich überhaupt nicht. Gegen Abend kam ich in einer Kleinstadt an, wo es ein Hotel gab. Im Empfang saß eine strickende Frau, die mich, obwohl das Hotel offenbar vollkommen ohne Gäste war, partout nicht aufnehmen wollte. Dieselbe Erfahrung machte ich auch in den anderen Gasthöfen. Gäste waren unerwünscht, man hatte sie nicht nötig. Jeder Überredungsversuch war umsonst. Ein liebenswürdiger tschechischer Ingenieur, den ich auf der Zimmersuche kennenlernte, brachte mich bei sich oben in den Bergen in einem Waldhäuschen unter. Den nächsten Tag über wanderte ich auf einsamen Wegen weiter, kam durch Stifters Geburtsort Oberplan, der nicht mehr versteckt in einem Waldtal liegt, sondern an einem Stausee. Ich tauchte wieder ein in die endlosen Wälder. Spätnachmittags stieg ich die Treppen des Gebirges hinunter und fand im Tal der noch schmalen Moldau ein winziges, aus dem Habsburger Reich stammendes Bahnhöflein mit einem angebauten Hühnerstall. Die Glocken von Hohenfurth tönten zu mir herüber, aber ich wusste, ich würde dort keine Unterkunft finden. Ich klopfte an den Bahnhof. Ein Fensterladen wurde kurz zurückgeschlagen und ein Glatzkopf beschimpfte mich wütend, dazu das Bellen einer Bestie von Hund. Es wurde wieder still. Am Bahnhof hing kein Fahrplan, nur ein handgeschriebener Zettel, den ich aber in der Dämmerung schon nicht mehr lesen konnte. Eine grauenvolle Niedergeschlagenheit übermannte mich. Ich hatte das Gefühl, dass es das Beste wäre, den Kopf in die gurgelnde Moldau zu stecken und zu sterben. Nichts Neues mehr sehen, nicht mehr Reisen antreten, um sie nachher zu bereuen, nicht mehr nach dem richtigen Platz in der Welt suchen. Die Nacht nahm zu, meine Verzweiflung auch. Plötzlich näherte sich ein Zug und hielt. Er war von vorn bis hinten dunkel. Als ich eine Tür aufmachte, hörte ich von der Lokomotive her drohende Worte. Ich tat so, als hätte ich die Tür, weil die klapperte, schließen wollen und sprang, so wie der Zug anfuhr, auf. Ich durcheilte die Gänge. Finsternis und Leere überall, schattenhaft waren Holzbänke, Öfen und Ofenrohre auszumachen. Der Zug fuhr durch die Nacht oder stand für lange Zeit nur so da. Ich steigerte mich als Schattenkönig mit ungewissem Fahrtziel in eine gewisse Großartigkeit hinein. Etwa um Mitternacht hielt er an einer Stelle, wo Häuser waren. Ich stieg aus und wurde sofort von zwei Soldaten verhaftet und in einen Warteraum befördert. Meinen Platz durfte ich nicht verlassen, aber hatte die Erlaubnis, stundenlang zu warten. Gegen Morgen wurde ich kurz verhört, ohne viel Aufwand, wie ein kleiner Fisch verhört wird. Was ich in der Tschechoslowakei wolle. Ich hätte eine dem Verkehr nicht ganz geöffnete Landschaft gesucht, aber nun sei mir die Lust vergangen, die Wanderung fortzusetzen, sagte ich wahrheitsgemäß. Ich saß eine zweite Wartezeit ab. Dann stellte sich mir ein blutjunger, mit Waffen behangener Soldat als Eskorte vor. Wir gingen über die Gleisbrücke, dann auf Feldwegen durch das in den Morgennebeln schwer erkennbare Land. Ich spürte ein Morgenglück und redete mit dem Bübchen, als ob er mich verstünde, erzählte von meinen Irrwegen, vom Habsburger Bahnhof und von Stifter. Der Name Stifter löste bei ihm etwas aus. Seltsame Sprachbrocken kamen aus seinem Mund. Er redete, wie es schien, in ehrfurchtsvoller Weise von einem Stiftermonument, das er gesehen oder in dessen Nähe er Wache gestanden hatte. Ganz beglückt kam ich auf den Nachsommer meiner Lieblingsvision in der deutschen Literatur, und ich hätte meinen Begleiter sicherlich noch mit ihm kaum verständlichem Zeug abgelenkt, wenn wir nicht auf einmal auf einer gespensterhaft erleuchteten Grenzstation angekommen wären. Er gab mich dort ab und zog sich höflich zurück. Nach der Durchsicht meiner Papiere wurde ich aus der Tschechoslowakei entlassen, über welcher sich der Himmel rötete. Ein doppelstöckiger Reisebus fuhr vor, und die Insassen sprangen und rannten aus den Türen, Toiletten und Gebüsche erstürmend. Ich knüpfte mit dem Fahrer an, der war bereit, mich mitfahren zu lassen. So kam ich nach Linz und von dort aus mittels einwandfreier Zugverbindungen wieder nach Hause. Rückschauend bin ich mir sicher, dass es richtig war, mich nicht aus Verzweiflung über den einsamen Bahnhof ohne Züge umzubringen, sondern es noch einmal mit Leben und Zugverkehr zu probieren. Obwohl es andererseits für einen, der schon immer Bahnhöfen zugestanden hat, in sein Schicksal hineinzuspielen, nicht ganz ohne Sinn gewesen wäre, als Wasserleiche auf einem von der Natur zurückeroberten Bahnhof gefunden zu werden. SWR 2 Eckpunkt hörten Sie Bahnhöfe, Lust und Vergeblichkeit des Reisens von Michael von Poser, eine Produktion aus dem Jahr 2003. Morgen um 10.05 Uhr hören Sie im SWR 2 Eckpunkt Ohne Netz und doppelten Boden. Immer mehr Bundesbürger haben keine Krankenversicherung.